Kolbs Ansichten, von Heinz Schwitzke nach dem Zweiten Weltkrieg popularisiert, entwickelten sich zu einer normativen Hörspielästhetik. Dabei ist manchem wohl entgangen, dass Kolbs Überlegungen nicht unproblematisch waren. Niemand kommt näher an den Menschen heran als der Hörspieler und vielleicht der Psychotherapeut. Das kann doch nur heißen, dass Kolb an suggestive Möglichkeiten des Rundfunks glaubte. Wie sie bei der Werbung angewandt werden. Ja, oder der politischen Propaganda. Aber die gab es doch damals im Rundfunk gar nicht. Die Werbung schon, seit 1924. Politische Propaganda aber nicht. Noch nicht.